Kundgabe 6668. Empfangen durch Bertha Dudder am 13.10.1956. Der Weg zu Gott ist der Weg der Liebe. Ich komme euch allen entgegen, wenn ihr nur auf dem Wege der Liebe wandelt. Denn ich selbst kann keinen anderen Weg gehen, da ich selbst die Liebe bin. Und wollet ihr nun zu mir gelangen, dann müsstet ihr also diesen Weg betreten, und ihr werdet bald meine Hand fühlen, die euch ergreifet und zur Höhe zieht. Beschreitet ihr aber einen Weg, wo die ewige Liebe nicht euch entgegenkommen kann, dann werdet ihr weite Strecken zurücklegen und immer noch kein Ziel erblicken, denn dieser Weg führt nicht zu mir. Er führt stets mehr von mir ab, der ich anders als durch Liebe nicht zu erreichen bin. Und so auch sollet ihr, meine Diener auf Erden, eure Mitmenschen belehren. Ihr sollet sie immer nur hinweisen auf diesen einen Weg der Liebe und sie aufmerksam machen darauf, dass alles Scheinchristentum ist, was nebenher geht und die Liebe außer Acht lässet. Die Menschen haben eine falsche Einstellung ihrer Ehrenaufgabe gegenüber. Sie glauben, zum Ziel zu gelangen, wenn sie nur den religiösen Pflichten genügen. Die Liebe wird zu wenig herausgestellt, auf die allein es ankommt. Und vieles wird beachtet, was jedoch wenig Wert hat für die Ewigkeit. Und bedenklich ist, dass sie glauben, meinen Willen zu erfüllen, wenn sie den Anforderungen gerecht werden, die ihnen kirchlich gestellt werden, und die Menschen doch nicht den geringsten Fortschritt erreichen im Erdenleben, wenn sie nicht in sich die Liebe entzünden, wenn sie nicht ein Leben führen, das meinen Liebegeboten entspricht. Immer und immer wieder soll von eurer Seite die Liebe vorangestellt werden. Ihr selbst sollt ein Liebeleben führen und ständig die Mitmenschen hinweisen auf die Auswirkung eines rechten Liebelebens, auf ihre eigentliche Aufgabe, durch Liebe wirken, sich zu erlösen. Ihr sollt ihnen immer nur die Wichtigkeit der Erfüllung meiner Liebegebote vorstellen, weil sie allein nur zum Zusammenschluss führen mit mir, weil der Weg der Liebe allein der Weg ist zu mir, zum ewigen Leben. Menschen, die ohne Liebe dahingehen, isolieren sich stets mehr. Sie vergrößern die Entfernung von mir, anstatt sie zu verringern. Sie können nicht in meine Nähe gelangen, weil ich nicht dort weilen kann, wo die Liebe nicht ist. Und wenn ihr also allein, ohne mich, eures Weges wandelt, dann gesellt sich euch mein Gegner zu, der euch sicher stets mehr abdrängt von mir, vom rechten Weg, der euch hindert, am Liebewirken und die Ich-Liebe anfacht, zu heller Glut, also ihr wieder ihm angehöret, weil ihr ihm zu Willen seid. Lieblose Menschen glauben weder an mich noch an meinen Gegner, aber alle Menschen könnten die Erfahrung machen, dass ein Liebewerk auch ihr Denken wandelt, wenn es in Selbstlosigkeit verübt wird. Und allen Menschen bietet sich auch die Gelegenheit zu solchen selbstlosen Liebewerken, weil ich immer wieder versuche, sie auf diesen Weg der Liebe zu drängen. Aber es geschieht ihnen kein Zwang, und darum ist mein Entgegenkommen oft ohne Erfolg. Darum ermahne ich euch, meine Diener, immer wieder. Predigt die Liebe. Denn dies ist vordringlich in der letzten Zeit vor dem Ende, weil dessen zu wenig Erwähnung getan wird, weil die Menschen glauben, durch Zugehörigkeit zu einer Konfession und Erfüllen traditioneller Gebräuche genug getan zu haben und den Kern, meine Liebelehre, noch nicht ergriffen haben. Es müssen die Menschen hingewiesen werden auf den Leerlauf ihres Lebens, wenn es geführt wurde ohne Liebe. Sie müssen immer wieder es hören, dass ich die ewige Liebe bin und dass der Weg zu mir immer nur der Weg der Liebe ist, dass sie niemals mich selbst erreichen können ohne Liebe, dass aber nur ich ihnen ein Leben in Seligkeit bieten kann, wenn sie meine Nähe ertragen können durch Selbstgestaltung zur Liebe. Es gibt ohne Liebe keine ewige Seligkeit. Amen.